Nach den Meldungen der südkoreanischen Zeitung Hangyore vom 26. Januar verurteilten verschiedene Kreise und Schichten Südkoreas, dass jüngst die Präsidentin Park Geun-hye beim Interview mit einem konservativen Medium den Verdacht auf ihre supergroße Korruptionsaffäre völlig negiert hatte. Und die Zeitung Pyongyang-sinmun kritisierte am 27. Januar in einem Artikel, dass die böse Frau den Verdacht auf ihre Korruptionsaffäre völlig negiert und es sogar als Intrige behauptet.